WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt und die Woche beginnt wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, zu jedem Thema, das euch interessiert. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Martina und Martina ist 49. Guten Morgen, Martina. Ja, hi Domian. Hallo Martina. Ich bin's, Martina. Ja, um was geht's denn? Ja, ich hatte in der vergangenen Woche einen riesen Schockmoment. Mein Sohn ist 23 Jahre alt und hatte einen akuten Herzinfarkt. Mhm. Erzähl mal, wie das dazu gekommen ist und in welcher Situation er den hatte. Ja, in der vergangenen Woche, von Dienstag auf Mittwoch, er lebt bei mir im Haus noch. Ich bin 49 und mein Sohn ist 23 und er lebt bei mir im Haus noch. Mhm. Und er kam nach unten und hatte über riesen Brustschmerzen, Rückenschmerzen mhm. geklagt. Mhm. Und Rückenschmerzen hat er seit Monaten schon. Mhm. Seit über einem Jahr heftige Kopfschmerzen schon, die keiner diagnostizieren konnte in der vergangenen Woche, also am letzten Dienstag, war es so akut, dass ich ihn in der Nacht ins Krankenhaus gebracht habe und plötzlich ein Orthopäde ein EKG angeordnet hat und er hatte nicht nur einen heftigen, sondern einen lebensbedrohlichen Herzinfarkt eigentlich. Wann hatte er denn den im Krankenhaus dann? Nein. Oder vorher schon? Nein, vorher schon. Vorher schon. Und man weiß nicht genau, wann er den hatte. Er wird wahrscheinlich schon seit über einem Jahr diese Probleme gehabt haben. Mhm. Also es war nicht so ein akuter Vorfall, dass von heute, von einer Sekunde auf die nächste er da zusammengebrochen ist und man hat das dann diagnostiziert. So war es nicht. Doch, schon. In dem Moment wurde dann der Orthopäde wusste, beim 17. Mal konnte es nicht mehr der Rücken sein. Wir waren öfter schon in der Notaufnahme. Mhm. Und vorher hat es niemand diagnostiziert in dem Moment war es so, dass das der Orthopäde plötzlich, und was sein großes Lebensglück war, dass das er überhaupt überlebt hat, der hat dann ein EKG angeordnet und er wurde sofort dann also in unsere Herz, also hier in Bremen, in die mhm. Herzklinik überwiesen und Not-OP wurde gemacht und dass er es überhaupt überlebt hat. Ach so, dann ist der Herzinfarkt quasi passiert, während er bei dem Orthopäden war? Das weiß ich nicht. Vielleicht in dem Moment, ich weiß es nicht. Also seine Herzenzyme waren so schlecht und sein EKG war so schlecht, dass er sofort überführt wurde hier und ich habe ihn erstmal in eine andere Notaufnahme gebracht hier in Bremen Wie geht's ihm denn heute? Heute ist er soweit okay. Was genau hat man jetzt in der Klinik mit ihm gemacht? Ja, man hat ihm mehrere Stents gesetzt. Seine Herzkranzgefäße waren nicht nur verengt, sondern vollkommen verschlossen. Wir sagen nochmal, mit 23 Jahren. Ja. Wie erklärt man das? Das wissen sie nicht. Mhm. Sie schauen drauf. Er hatte vorher in den Jahren davor keine Herzerkrankung, keine Vorherzerkrankung, als Jugendlicher zum Beispiel. Er hatte vielleicht mit 8 Jahren mal so ein, wie haben sie es genannt, Herzschocksyndrom, dass er, wenn er Schmerzen hatte, immer Herzaussetzer hatte. Mhm. Heißt, er hatte so 8 bis 11 sekundige Aussetzer, aber das soll damit nichts zu tun haben. Dass das jetzt ist, soll eine andere Sache sein. Er liegt jetzt aber noch in der Klinik. Ja. Ist operiert worden, wie du es gerade gesagt hast. Die Stents sind eingesetzt worden. Wie wird jetzt das Leben für ihn weitergehen? Ja, ein völlig neues Leben. Mhm. Wie wird das neue Leben aussehen? Ich weiß es nicht. Also er muss er hat auch vorher ein eigentlich normales Leben gelebt, kein exzessives Leben oder kein Leben mit Alkohol Drogen? Nein, also eigentlich nicht. Er hat gelegentlich geraucht, aber gar nicht gar nicht viel. Also weißt du das genau, ob er nicht exzessiv Drogen genommen hat? Bist du sicher? Also soweit ich es beurteilen kann, wo wir ja zusammen leben, kann ich das nicht. Also er hat zumindest, glaube ich, keine harten Drogen irgendwas genommen. Das kann ich nicht sagen. Das heißt, er muss sich jetzt demnächst ja vorsehen. Er wird Medikamente nehmen müssen. Ja. Er wird in dauerhafter Beobachtung sein, vermutlich. Ja. Das ist natürlich für einen jungen Mann von 23 schon ein harter Schritt. So etwas, wie du es gerade schilderst, haben ja eher Mittelalter oder ältere Leute. Wie steckt er das denn seelisch weg? Wie geht's ihm psychisch? Im Moment scheint er das zu überspielen. Ich weiß es nicht. Ich werde ihn im Laufe der nächsten Tage jetzt nach Hause holen und er muss dann eine Reha machen. Ich weiß es noch nicht, wie er das wirklich wegsteckt. Also er scheint es im Moment noch zu überspielen. Er bekommt viel Besuch von vielen Freunden. Er ist Sportler. Ach so, das ist er sogar auch. Fußballer. Er macht viele sportliche Dinge eigentlich und das tut ihm schon sehr zustecken, dass er das alles nicht mehr ausführen kann, so wie er sein Leben gelebt hat vorher. Und das macht mir also schon sehr viel Angst. Andererseits kann man ja von großem Glück reden, dass er dann doch noch offensichtlich in letzter Sekunde behandelt worden ist und dass man ihm helfen konnte. Und vielleicht, das wird man euch sicher noch genau erklären, vielleicht hat er sogar gute Chancen, ein relativ normales Leben zu führen, wenn er sich an die Regeln hält. Das kann ja sein. Ja. Das hoffen wir mal. Das hoffe ich sehr. Hast du denn schon mal eingehend mit dem behandelnden Arzt gesprochen? Ja, ich habe mit verschiedenen Ärzten schon gesprochen, sowohl in der Notaufnahme als auch mit der eigentlich Hausärztin schon, als auch mit den Ärzten auf der Intensivstation, die mir alle das schon versucht haben zu erklären. Es läuft vielleicht darauf hinaus, dass er ein genetisches Problem vielleicht hat. Das habe ich gerade auch gedacht, weil es ist ja eigentlich nicht erklärbar, dass die Gefäße so verengt sind bei einem so jungen Mann. Ja, wohl. Ist das für die behandelnden Ärzte dort auch ungewöhnlich, dass ein so junger Mensch das hat? Ja, auf jeden Fall. Also er scheint im Moment der jüngste Patient überhaupt da auf der Station zu sein. Es gab vielleicht nur einen 28-Jährigen, der vorher schon mal in einer ähnlichen Situation war, der sich das aber wohl selbst zugefügt hat, aufgrund eben solcher Drogengeschichten oder wie auch immer. Und er scheint da schon völlig aus dem Rahmen zu fallen. Und die Ärzte können im Moment mit ihm nichts anfangen. Also was die Ursache angeht. Und können nichts feststellen. Er hat einen komplett super Blutbild, da ist nichts festzustellen. Also sonst ein kerngesunder Mann? Ja. Sonst? Und das ist völlig unverständlich. Und er war an dem Abend auch noch, als es passiert ist, zum Fußballtraining hin, konnte zwar keine Luft mehr da bekommen und ist dann nach Hause gekommen und hier zu Hause ist es dann passiert. Wahrscheinlich steht er auch jetzt immer noch gewissermaßen unter Schock. Der hat das erlebt, der hat eine Operation hinter sich, er liegt als junger Mann auf einer herzchirurgischen Abteilung. Deswegen wird er das vielleicht noch gar nicht so richtig realisiert haben. Dafür ist natürlich dann die Reha sehr gut, dass man ihn auch hoffentlich da auch seelisch gut betreut und ihm das erklärt, was da alles passiert ist. Aber wollen wir froh sein, Martina, dass er wohl auf ist? Das war erstmal das Wichtigste. Tja, ich kann es noch nicht verstehen, ich habe eine Riesenangst. Also ich weiß von allen behandelnden Ärzten mittlerweile, dass er am nächsten Morgen tot im Bett gelegen hätte. Aber zur Beruhigung, mach doch mal Folgendes. Bevor er entlassen wird, kannst du dich ja mal zusammen mit ihm und einem der behandelnden Kardiologen mal zusammensetzen. dass man einfach mal Informationen bekommt, wie die das einschätzen, welche Angst er haben muss, auf was er Rücksicht nehmen muss, wo er vorsichtig sein soll. Je mehr man weiß, desto besser geht es doch dann auch. Da stochert man nicht so sehr im Nebel. Ja, aber es ist schon sehr beängstigend, damit umzugehen. Mhm. Also einmal zu lernen oder zu verstehen, was in der vergangenen Woche passiert ist, mhm. dass ich meinen Sohn tot im Bett gefunden hätte am nächsten Morgen mhm. und wie man damit weiter umgehen mhm. soll, um diese Gefahr auch weiter... Genau, und deshalb wird das Gespräch richtig sein und gut sein, dass ihr mit den Ärzten oder dem Arzt führt oder vielleicht dann auch mit den betreuenden Leuten in der Reha, die ja nun auch dann sehr fachkundig sind. Liebe Martina, ich schlage mal vor, dass meine Psychologin dich nochmal anruft. Vielleicht hat die auch noch eine Idee für euch, für dich. Ich sage es nochmal, trotz aller schlimmen Sachen erlebt, und es geht ihm in den Umständen entsprechend gut. Das ist einen hohen Wert. Das hat einen hohen Wert. Ja, ich danke Gott dafür, dass so passiert ist. Jetzt bitte ich dich, ihn herzlich zu grüßen von mir und gute Besserung zu wünschen. Dass er sich bald wieder ganz fit fühlt. Ja. Und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, vielen Dank. Alles Gute, Martina. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Und ihr ist Sabine und Sabine ist 33. Guten Morgen, Sabine. Hallo. Hallo, Sabine. Um was geht's Hallo, bei dir? Hallo, Domian. Ja, um was geht's bei mir? Ich bin verzweifelt und hilflos und ratlos. Ich weiß gar nicht mehr weiter. Und zwar geht's darum, dass mein Freund auf Bewährung draußen ist. Mhm. Und seit wann? Ja, seit 8 Monaten. Mhm. Ja, und weswegen war er inhaftiert? Wegen gewerblichen Betrug. Aha. Ja, und jetzt haben wir einen Brief erhalten, dass am 26.11. wieder eine Gerichtsverhandlung ist und wahrscheinlich die Bewährung widerrufen wird. Dass er dann halt wieder rein muss. Wie lang hat er denn schon gesessen? 2 Jahre. Und in welchem Rahmen hat sich dieser gewerbliche Betrug abgespielt? Wie meinst du das? In welche Schadenssumme geht es da? Irgendwie 200.000. Was? So grob, wenn du es erklären kannst, was hat er denn genau gemacht? Was hat er gemacht? Also hat sich selbstständig gemacht mhm. und hat dann halt eine Sex-Hotline betrieben. Eine Sex-Hotline? Richtig, ja. Aber halt mit gefälschten Nummern sich selbst angerufen. Mit gefälschten Nummern sich selbst ja, angerufen? Ja, das heißt, früher konnte man bei der Telekom irgendwie so Prepaid-Karten mhm. am Telefon zum Vertrag umwandeln. Mhm. Und halt, gilt halt ohne Unterschrift, weil du das ja per Telefon machst. Mhm. Und dann hat sich das halt immer geholfen, weil das lief und lief und lief. Das Geld kam rein und weißt du, der wollte immer mehr haben. Mhm. Ja, und die Ach so, und das Geld, halt, das Geld hat die Telekom ihm gezahlt. Richtig. Durch diese Fake-Anrufe. Richtig. Ah ja, verstehe, ja. Mhm. Und wenn man dann halt hat, man sieht, da kommt mit immer mehr, dann wird man halt gieriger, ne? Mhm. Bis der dann halt irgendwann aufgeflogen ist. Und ich meine, das waren halt mehrere. Er hat dafür verbüßt. Er hat auch niemanden wie in der Pfanne gehauen oder so. Und Warst du in dieser Zeit mit ihm schon zusammen? Nein, ich war nicht mit ihm zusammen. Wir kennen uns jetzt etwas über 2 Jahre. Mhm. Und zusammengekommen sind wir im Januar diesen Jahres. Ich meine, ich wusste von seiner Vorgeschichte und das alles. Mhm. Und wie denkst du über diese Vorgeschichte, was er gemacht hat? Weißt du, er hat kein Menschen Schaden zugefügt. Er hat niemandem eigentlich wehgetan. Ich meine, sowas gehört sich eigentlich nicht, gar keine Frage. Er hat jetzt niemanden verletzt, aber hat immerhin eine Firma geschädigt und dadurch schon ein großes Unrecht ausgeführt. Und ja, das letztendlich zahlen das dann andere Leute wieder, das wird umgeschlagen, zahlen das wieder andere oder wir alle auch wieder mit. Ja, schon richtig, weißt du, aber wir leben in so einer Welt, wenn du irgendwas halt Menschen zufügst, sei es Kindern, Frauen oder wie auch immer, was total furchterregend ist, ja, dann heißt das, du hast irgendwelche Triebe und kommst halt in eine Therapie und er wird dann halt behandelt wie so ein Schwerverbrecher. Ich meine, sowas gehört sich nicht, gar keine Frage. Mhm. Ja, aber Hat er denn das so etwas, so einen Betrug, das ist ja schon im großen Stil, kann man ja sagen, hat er sowas zum ersten Mal gemacht? Ja, zum ersten und zum letzten. Ja. So, und jetzt kommt wieder eine Verhandlung am 26.11., sagst du? Richtig. Und die kommt jetzt aus heiterem Himmel? Nein, die kommt nicht aus heiterem Himmel. Und zwar bin ich selbst hierher gezogen, wo er halt lebt. Und wir haben uns hier eine Wohnung genommen zusammen und halt alles auf den richtigen Weg. Er arbeitet, ich arbeite. Mhm. Und wir wollten normal leben. Ja. Und er hat aber noch seine andere Wohnung, die mittlerweile jetzt wegkommt. Und da haben wir halt die Post am Wochenende abgeholt und da steht halt am 26.11., weil als er damals aus dem Gefängnis rauskam, hatte er halt nichts, keine Wohnung, kein Geld, kein gar nichts. Mhm. Und dann ist er irgendwie viermal schwarz gefahren mit dem Bus oder mit der Bahn und hat dann darauf nicht reagiert, wenn die Briefe gekommen sind. Und hat sich mal gedacht, ja. Und ja, jetzt wird er deswegen belangt. Achso, das geht jetzt um die Schwarzfahrerei. Genau, das ist so ein Schwerverbrechen hier. Wie viel Mal ist er schwarz gefahren? Viermal. Mhm. Warum macht er denn dann sowas auch, wenn er schon in so einer heiklen Lage ist? Und sogar viermal. Ich meine, einmal kann das ja vielleicht passieren. Warum macht man das? Eigentlich sollte es gar nicht passieren, ja. Aber weißt du, er ist rausgekommen, er hat gedacht, ich habe 2 Jahre gesessen, okay, ich habe jetzt bin zwar in Freiheit, er hat gesagt selber, er möchte nie wieder da rein. Hm. Er hat es einfach getan, dachte, okay, dann bezahle ich das, aber dann wurde das immer beiseite geschoben, dann hat er halt nicht drauf reagiert. Und aber jetzt, kann er dir erklären, warum er es dann sogar 4-mal gemacht hat? Ja, weil er sagte zu mir, weil er halt kein Geld hatte und naja, gut, unterwegs sein musste, weißt du? Also ja. Ich könnte es nicht, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich und Schwarzfahren ist gar nichts für mich. Mhm. Ja. Wir sind eigentlich total komplett verschieden. Mhm. Aber ich möchte ihn ja deswegen nicht diskriminieren, weil das ein fantastischer Mensch ist, egal was er getan hat. Das ist natürlich äußerst misslich. Er ist in einer Bewährungsphase und hat jetzt ein neues Strafverfahren an der Backe. Richtig. Und die Gefahr besteht wirklich, dass die Bewährungsstrafe dadurch futsch ist, ne? Richtig. Dass er wieder rein muss. Genau, mein Problem ist halt, ich habe gesagt, ist egal, was passiert, ich bin da. Das würde jetzt nicht sein, was uns auseinanderbringt, weil wir haben schon Schlimmeres jetzt in diesen Monaten leider erleben müssen. Aber hast du denn nicht ein bisschen Zorn auf ihn, dass er so eine Dusseligkeit... Nein. Nein, da hätte ich nein, aber hab ich nicht. Hätte ich schon an deiner Stelle. Bei allem Verständnis. Ich nicht, kann ich dir auch sagen, warum, weil er... Er lebt da alleine, er hat halt keine Kinder, keine Frau, kein gar nichts. Und er hat einfach für sich gelebt. Weißt du, jetzt sind wir halt da, ich habe einen Sohn, er hat ihn halt ja aufgenommen, sage ich jetzt mal so. Und jetzt wird er das natürlich nicht mehr machen. Mhm. Das ist auch gar nicht mehr vorgekommen, aber halt in diesen 2 Jahren davor, ne? Mhm. Wobei ich das jetzt nicht ganz so auf die Reihe kriege mit den Zeiten. Saß er denn da nicht noch im Gefängnis? Nee, offensichtlich nicht. Da war er gerade rausgekommen, oder wie? Genau, da war er rausgekommen. Ah ja. Mhm. Ja, da war er schon raus. Und die Freiheit war wahrscheinlich nicht so schön. Ich weiß es nicht. Warum machst du sowas? Ja, warum? Aber du sagst, dass ihr 2 Jahre zusammen seid schon. Nein, wir kennen uns 2 Jahre. Wir Ach so. Sind seit Januar. Ach, seit Januar, genau, so hast du es gesagt. Hm? Entschuldige bitte, ja. Das ist mit den Zahlen immer, da kommt man durcheinander. Denn so ja, viele Zahlen ich auch, wenn ich an das Ganze hier denke und ich bin total aufgeregt, dass ich überhaupt mal einen Hörer habe. Das ist, was sagt er denn jetzt zu der ganzen Geschichte? Wie will er sich verhalten? Was sagt er? Ja, wie will er sich verhalten? Also wir werden da halt hingehen. Am Donnerstag gehen wir erstmal zum Anwalt und... ich werde ihn unterstützen. Er wird auch sagen, so, ich arbeite, ich habe ein geordnetes Leben. Ihr könnt mich nicht da wieder rausziehen, nur weil wer weiß, was dann aus ihm wird. Ich meine, ich... Kann man denn rein theoretisch das jetzt noch schnell alles nachzahlen? Geht das noch oder ist es zu spät? Das werden wir dann wahrscheinlich am Donnerstag erfahren. Ne? Mhm. Er hat ja einen Bewährungshelfer, den wir halt auch regelmäßig besuchen und er uns auch hier zu Hause besucht und der Protokolle darüber führt und so weiter. Der weiß Bescheid mittlerweile. Also er hat heute mit der Anwältin geredet, weil Samstag haben wir ja den Brief erst erhalten, da war ja Feiertag und so weiter. Und sie sagte, sieht schlecht aus. Und dann hat sie gefragt, ob der halt einen Bewegungshelfer hat. Hat er gesagt, ja, den und den. Sagt sie, dann setze ich mich mit ihnen in Kontakt. Mhm. Und morgen werden wir ihn dann versuchen, mal auch zu erreichen, weil er hätte das eigentlich wissen müssen. Er war ja letzte Woche bei ihm. Er hat aber davon nichts erwähnt. Wenn jetzt der schlimmste Fall eintritt und er muss wieder ins Gefängnis, wie lange muss er dann ins Gefängnis? Also mindestens diese 8 Monate und je nachdem, was er halt dazu bekommt. Mhm. Und weißt du, mein Problem ist einfach nur, dadurch, dass ich halt meinen Sohn habe, der 11 Jahre alt ist, ich kann meinem Kind nicht erzählen, der ist irgendwie im Urlaub oder auf Montage oder weil mein Bruder fährt selber auf Montage, da weiß er, der kommt jedes Wochenende nach Hause und mit 11 Jahren kannst du den halt nicht mehr so erzählen. Also wenn das jetzt passieren sollte, was ich nicht einschätzen kann, ob das so sein wird, dann musst du deinem Sohn das klar erklären. Ganz offen. Auf den Karten. Unbedingt, ja, unbedingt. Der ist 11 Jahre, mit einem 11-Jährigen kann man das gut erklären schon. Du kannst ihm die ganze Geschichte erzählen und da musst du offen sein, finde ich schon, ja. Mhm. Oh Mann, da habt ihr aber jetzt was an der Backe. Ja, ich meine, weißt du, wie gesagt, wir haben schon Schlimmeres erlebt. Wir haben im Juni unser Kind verloren im 6. Monat und das war schon eigentlich so das Schlimmste, was eigentlich einem zutreffen kann. Und das werden wir auch schon noch schaffen. Nur die Angst ist halt, wie erkläre ich das meinem Kind? Weil ich möchte, dass mein Kind vernünftig aufwächst. Verstehst du? Ja, zum vernünftigen Aufwachsen gehört, dass man ehrlich ist. Und ich glaube, du kannst das deinem Kind genauso erklären, bist vielleicht nur ein bisschen kindgerecht, aber in ähnlicher Weise, wie du es uns gerade erklärt hast. Ich meine, das kapiert er auch, wenn man schwarz fährt, dass man nicht schwarz fahren darf. Und Bewährungsstrafe wirst du ihm auch erklären können, dass man sich da besonders korrekt verhalten muss. Und es ist natürlich peinlich, wenn du ihm erklärst, warum er überhaupt im Gefängnis war. Ja, aber das ist dann halt so, das ist halt so. Da müsst ihr dann auch zustehen zu dieser Vergangenheit. Ich würde auf keinen Fall irgendwas hinbiegen oder schön färben. Stell dir mal vor, das kommt dann doch irgendwie durch irgendwelche anderen Umstände raus und der Kleine kriegt das dann mit. Dann ist das noch viel schlimmer für den. Ja, schon richtig. Mhm. Ja so. Gut, dann werde ich das so handhaben. Ja, Sabine, jetzt drücke ich euch die Daumen. Das ist vielleicht doch, dass er doch noch mit dem blauen Auge davon kommt, dass man da irgendwas vielleicht findet, dass er eine Strafe zahlt und dann ist gut. Und ansonsten werdet ihr, so hast du es gerade ja auch beschrieben, werdet ihr beide es auch schaffen. Ja, na klar. Da durchzukommen. Ich wünsche euch alles Gute von Herzen. Dankeschön. Ich dir auch. Dankeschön. Mach weiter so. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Und um 1.23 Uhr ist hier die Katrin. Die Katrin ist 49. Guten Morgen, Katrin. Ja, hallo. Hallo Katrin, und was geht's bei dir? Ja, Mensch, ich habe das jetzt verfolgt. Es gibt so viele schlimme Sachen. Ja, ich wollte einfach nur mal erzählen. Ich habe 24 tolle Jahre mit meinem Mann gehabt und vermisse ihn jetzt schmerzlich. Ich habe ihn durch einen Herzinfarkt verloren. Mhm. Die vorherige Anruferin, die Martina, die das jetzt mit ihrem Sohn hat, das hat natürlich wieder auch einiges bei mir. Wie lange liegt das zurück jetzt? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Mhm. Ja. Wie war das, als er den Herzinfarkt bekommen hat? Ja, es ist die schlimmste Zeit meines Lebens. Es ist einfach. War es ganz plötzlich aus heiterem Himmel? Ja. Ja. Erzähl mal den Zusammenhang, wie das war. Ja, der Zusammenhang war, dass er eigentlich zur Routineuntersuchung ging und der Arzt hat gesagt, da stimmt was nicht und er sollte eine Katheteruntersuchung bekommen und. Ja, ist ins Krankenhaus und ich mache jetzt die Kurzversion und dann war ich noch bei ihm morgens und dann hat er gesagt, mir ist schlecht und dann... Im Krankenhaus? Im Krankenhaus. Ich war die ganze Zeit dabei. Noch vor der Katheteruntersuchung? Nein, nach der Katheteruntersuchung. Es war alles eigentlich in Ordnung und das EKG war in Ordnung aber er sollte entlassen werden und hat mir schon alle Sachen eingepackt und wir haben schon Pläne gemacht und... Ja, dann ging alles ganz schnell, hat er gesagt, mir wird schlecht und dann... Hat er im Krankenhaus den Herzinfarkt? Im Krankenhaus den Herzinfarkt gehabt. Das heißt, auf einer kardiologischen Abteilung? Mhm, unter bester... Betreuung oder Beobachtung quasi? Ja, und man hat man hat mich rausgeschickt und dann waren sofort die Ärzte zugange und dann, was dann alles so passiert und das läuft alles noch so wie so, man hat die Bilder ja vor Augen und... Also er ist dann sofort betreut und behandelt worden. Du hast draußen irgendwo gewartet. Mhm. Wie lange musstest du warten, bis du eine Information bekamst? Na, die waren sehr nett und ich bin da auch gut betreut worden. Aber ich habe irgendwie sofort gespürt, dass es ganz bedrohlich ist. Und man hat ihn dann noch auf die Intensivstation und man hat versucht, ihn über eine Stunde zu beleben. Und ja, bis man mir dann gesagt hat, wir haben alles versucht und man kann nichts mehr machen. Bist du dann zu ihm gegangen und hast ihn noch gesehen? Ja. Ja, da war aber schon verstorben. Mhm. Ja. Also ja, ein ganz heftiger Herzinfarkt, wenn man, wie gesagt, unter der optimalen Betreuung dann nicht helfen konnte. Ja, hat der Arzt auch gesagt, ganz, ganz selten, dass das passiert. Und nur für mich irgendwie, weil wir so eine tolle Beziehung hatten und sowas findet man im Leben, glaube ich, nur einmal. Und ich bin um meiner selbst willen geliebt worden. Ich muss dazu sagen, dass ich schwer behindert bin und nach einem Unfall Verbrennungsnarben habe und einige Handicaps. Und dein Mann hat dich so akzeptiert, wie du bist. Ja, er war gut aussehend und wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt und kennen und lieben gelernt. Und Und das waren schöne und gute Jahre. Ja, total. Das ist wie in einem schlechten Film, ja. Ich könnte ein Buch schreiben. Das ist einfach. Das macht das Ganze so schwer. Wie alt ist dein Mann geworden? 59. 59. Jetzt sind anderthalb Jahre vergangen. Das ist nichts, wenn man so geliebt hat und dann einen solchen Schmerz erfährt. Wie ist dir heute zumute? Wie lebst du? Ja, wie ist mir zumute? Das kann man gar nicht beschreiben. Man ist irgendwie, man funktioniert und ich habe ganz tolle Freunde an meiner Seite und man versucht, das zu verarbeiten und man versucht, irgendwie zu funktionieren, aber es ist... Kann man das verarbeiten? Nein, nicht wirklich. Mhm. Es ist irgendwas ein Auslöser. Man sieht irgendwie jemand in der Stadt oder wir haben so viele Rituale und so viele Dinge, die jetzt einfach anders sind. Und hattest du in der ersten Zeit der schlimmsten Verzweiflung und Trauer den Gedanken, dir auch das Leben zu nehmen? Ja. Ja. Was hat dich zurückgehalten? Mein Vater, der noch lebt. Für den du Verantwortung trägst? Nein, er ist noch voll fit, aber der ist... Ja, aber indirekt trägt man ja... Indirekt. Das heißt, wenn der nicht wäre, dann würden wir vielleicht gar nicht sprechen miteinander. Mhm. Ja, kann man so sagen. Was hast du in den ersten Wochen gemacht danach? Das kann ich gar nicht mehr sagen. Ich habe einfach irgendwelche Dinge erledigt und irgendwelche Nachbarn empfangen und wir haben eine riesen Anteilnahme gehabt und ganz viele Freunde und Kollegen, die vorbeigekommen sind. Das ist irgendwie an mir vorbeigelaufen. Und sind die Menschen, die zu dir gestanden haben damals, sind die heute auch noch da? Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Kinder hattet ihr keine? Nein, mein Mann hat aus erster Ehe Kinder. Aber kein gutes Verhältnis. Habt ihr früher, als alles noch gut war, über den Tod gesprochen, wie das sein würde, wenn einer geht? Ja, vor 4 Jahren ist meine Mutter verstorben und da haben wir uns zum Glück darüber unterhalten. Aber irgendwie hat man das ja in der Lebensplanung nicht. Also ich habe es für mich nie, obwohl er 12 Jahre älter war, ich habe das nie für mich gesehen, dass das irgendwie passieren könnte. Oder es war irgendwie nicht drin. Ich weiß, dass wenn so etwas Furchtbares passiert, du wirst dich zurückerinnern, dass dann die Beerdigung und die Bestattung grauenhaft ist. Ja, das ist überhaupt das Schlimmste, was man, allein der Gang zum Beerdigungsinstitut, ich weiß es nicht, möchte ich gar keinem. Das war der schlimmste Gang meines Lebens. Hast du ihn dann hinterher nochmal gesehen in dem Institut? Hast du ihn nochmal? Nein, ich habe ihn im Krankenhaus verabschiedet und bitte dann auch nicht mehr. Wollte ihn dann, das war schon ganz schrecklich. Wenn jetzt ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt immer wieder auch, du hast es ja gerade auch angedeutet, auch immer wieder schwere Phasen gibt und große Traurigkeiten dich überkommen. Wie versuchst du dagegen zu halten? Ja, dass ich mich an die schönen Momente erinnere. Und das denke ich auch bei dir in der Sendung. Es gibt so viele schlimme Sachen und so viele Menschen, die sich selbst zerfleischen oder die das nie erleben werden. Da denke ich immer, man steht zueinander und hab Vertrauen und hab, ja, es ist was ganz Tolles, so Menschen an der Seite zu haben, wo man sagt, man hat, ja, wir haben das gelebt, wir haben eine tolle Beziehung gehabt und ja, weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll, sich an die schönen Dinge zu erinnern. Ja, ich verstehe, du hast völlig recht, Ich glaube, wenn es überhaupt einen Trost gibt, dann besteht der Trost darin, dass man sich darüber freut, so etwas erlebt zu haben. So einen Menschen gekannt zu haben. Ich glaube, das ist der Trost. Und dass man die schönen Jahre miteinander hatte. Ja, bedingt, ne? Ja. Aber umso intensiver und umso schöner das war, umso weher tut es halt. Natürlich, natürlich. Ja. Aber man kann ja vielleicht auch diese Gedanken an das Schöne auch verknüpfen mit einer Dankbarkeit, wem auch immer gegenüber. Das Leben hätte auch anders verlaufen können, dass du ihn nicht getroffen hättest und vielleicht wären deine Jahre viel einsamer gewesen. Aber du hast ihn gehabt und ihr habt 24 Jahre Glück gehabt. Wie schön, wie schön. Mhm. Ich weiß. Ich weiß, was du jetzt gleich wieder denkst. Es wäre schön, noch 24 Jahre ihn gehabt zu haben. Naja, man darf nicht undankbar sein. Nein, man darf das nicht. Man darf das nicht denken, weil das zermürbt einen, wenn man so denkt. Man darf nur dankbar sein. Mhm. Ist es auch so, dass du ihn so dir ab und zu vorstellst und denkst, wie würde er sich mir wünschen oder was wünscht er sich mir in der jetzigen Lage? Machst du das manchmal? Ja, na klar denkt man das. Das ist irgendwie, und das sagen ja, was weiß ich, wenn meine Freundin sagt, das hätte er nicht gewollt oder er wollte, dass du lachst oder du möchtest, dass du, ja, was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie mal was mache und mir zurückerkämpfe, was ich sonst gerne gemacht habe und mich sonst vergraben habe und jetzt war ich auf dem Konzert und habe Rotz und Wasser geheult und habe gedacht, ja, toll, aber er ist nicht da. Er ist nicht da, ja. Klar denkt man, man denkt das immer. Das ist jetzt auch kein Morgen, wo ich nicht gedacht habe, ja. Kannst du oder bist du seither mal allein in Urlaub gefahren? Geht das? Nein. Nein. Das ist auch das, was ich denke, wenn alle sich verabschieden und wenn man irgendwie was guckt und so, denke ich, ja toll, würdest du auch gerne machen, aber das packst du nicht alleine. Nein, ich finde, es gibt nichts Traurigeres, als alleine irgendwo im Urlaub zu sein. Das habe ich auch nicht gemacht, als ich früher alleine gelebt habe. Ja, mit einer Freundin oder mit Freunden ist was ganz anderes, als irgendwo alleine. Werden jetzt vielleicht alle Singles, die zuhören, werden mir irgendwie sagen, na, es ist toll. Nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, vor allen Dingen, ich gehe mal davon aus, dass ihr gemeinsam auf den Urlaub wart. Ja, genau. Ja. Und dann hat man natürlich tausend Erinnerungen und Assoziationen. Da kann ich das schon gut verstehen. Ja. Gehen solche Gedanken in deinem Kopf herum, ob du dich nochmal neu verlieben könntest? Ja, na klar. Aber dann kommt direkt der Gedanke, es wird nie wieder so jemanden geben, der mich so vom ersten Moment an, was weiß ich, ich weiß es nicht. Ich habe viele Menschen, die mir sagen, ich bin eine taffe Frau und ich pack das und ja, das ist natürlich schön zu hören. Das ist schön zu hören, aber das hilft dir in deiner Traurigkeit dann, wenn du alleine dann bist und wenn die Leute weg sind oder wenn der Hörer aufgelegt ist, dann. Ja, man kann das ganz gut überspielen und ich bin eigentlich auch vom Prinzip her, bin ich sehr positiv immer gewesen und bin das, was mein Mann auch total an mir gemocht hat, war mein Humor und meine Schlagfertigkeit und ich denke, ja, ich verliere das alles, dass ich alles so. Sprichst du mit ihm? Laut? Nein. In Gedanken, ja? Ja. Gehst du zum Grab oft? Es gibt kein Grab. Wo ist er beigesetzt? Verstreut ist er. Wo denn? Auf einer Wiese. Das war sein Wunsch? Ja. Hast du das gemacht? Nein, das ist so gemacht worden. Gemacht worden, mhm, ja. Mhm. Weißt du denn, wo die Wiese ist? Ja, klar. Gehst du denn da manchmal hin? Ich war bis jetzt erst einmal da, weil das hat mir auch noch zu weh getan. Und ich brauche irgendwie nicht, das waren wir uns beide drüber im Klaren, ich brauche nicht so einen Ort. Oder manche trösten sich damit, dass sie jedes Mal zum Grab gehen oder so eine Stelle haben. Oder nein, bei uns sind das 1000 Kleinigkeiten, die mich erinnern und so Rituale, oder? Ja. Das Gedenken ist in dir. Das hat mich zerrissen da. Ich bin da hingefahren und es hat mich einfach... Ja. Hast du das gesehen, wie das verstreut wurde? Nein, das wollte ich nicht. Oder? Ja, ich habe es nicht geschafft. Ja, wie auch immer. Katrin, du weißt, dass wir hier nicht so ganz lange reden können. Die Zeit rennt weg. Ja. Es tut mir unendlich leid. Und ich weiß, dass es außer den Sachen, die ich gerade gesagt habe, keinen Trost gibt. Außer, dass man dankbar ist. Ja, ich weiß. Ich wünsche dir, dass du in dem Sinne deines Mannes durch das Leben jetzt weitergehen kannst, so wie er es gewünscht hätte. Das wünsche ich dir. Und dass du die Kraft hast, dir das immer vorzustellen, dass du seinem Wunsch gemäß lebst. Ich glaube, dann wird es irgendwann gehen. Wenn du möchtest, ruf dich meine Psychologin nochmal an. Ja. Ja. Wir können es ja versuchen. Dann bitte ich dich aufzulegen. Ja, danke. Und ich wünsche dir alle Kraft der Welt. Ja, danke. Auf Wiederhören. Gut. Wir machen weiter mit Karl. Karl ist 26. Guten Morgen, Karl. Hallo. Ja, hallo, Karl. Über was reden wir beide? Ich habe ein Problem. Ich habe eine Erkrankung mit dem Darm. Mir fehlen gewisse Enzyme. Ja. Und ich kann größtenteils pflanzliche Produkte, die ich auch esse, kann ich nicht verdauen. Und ich habe deshalb immer einen chronischen Durchfall. Ja. Aber du weißt, welche Produkte das sind, die du nicht vertragen kannst. Ja, genau. Ich muss halt immer auch zum Beispiel achten, mit welchem Öl ich mein Fleisch brate. Mhm. Was sind denn das so? Sag mal noch ein paar Beispiele. Also Öl ist etwas, was ist es noch, was du nicht verträgst? Ja, verschiedene Sachen, auch Gemüse zum Beispiel. Mhm. Kommt gar nicht in Frage. Aber kannst du denn dann die ganzen Sachen nicht weglassen? Aber die Sache ist, ich habe das noch nicht lange und ich kann meine Ernährung nicht, also ich bin nicht so der Mensch, der das umstellen kann, der das so von heute auf morgen umstellen kann. Ich mag einfach die Sachen, ich esse die gerne. Seit wann hast du diese Erkrankung denn? Seitdem ich 23 bin. Und wie genau heißt die Erkrankung? Na, das ist einfach der Mangel an Enzymen. Ist es einfach. Aha, also der Arzt verklickert. Mhm. Und beim Arzt für innere Medizin. Ja, und es kam dann mit 23 so wirklich von heute auf morgen? Ja, ich war halt mal vorher zum Auslandssemester in Asien. Mhm. Aber also der Arzt hat gemutmaßt, dass es daher kommt. Mhm. Mhm. Aber jetzt schlägst du dich dann ja schon 3 Jahre damit rum. Und da stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn du immer wieder die Sachen dann doch isst, die dir so große Probleme machen und du hast immer Durchfall dann. Ja, genau. Und es ist unkontrolliert. Ich habe einfach den Drang und ich habe halt dann einen Spielraum von allerhöchsten 2 Minuten. Dann muss ich zur Toilette rennen. Bist du denn in ärztlicher Behandlung oder Betreuung zurzeit? Ja, genau. Bin ich, mein Arzt kommt. Ja, also das war anfangs, kam er einmal in der Woche zu mir, weil ich habe mich gar nicht aus dem Haus getraut. Ach so, schlimm war das, dass der sogar zu dir kommen musste. Ja, ich konnte ja kaum das Haus verlassen. Das war immer so auf wackeligem Fuß. Aber dann müsste dir doch eigentlich der Arzt auch schon einen genauen Plan vorgelegt haben, auf was du verzichten musst. Ja, hat er auch getan, aber... Warum machst du es denn nicht? Ich versuch's ja auch, ich mach's halt größtenteils, aber teilweise, es sind halt gewisse Sachen, ich esse ja nicht täglich. Hm. Ich esse ja auch mal auch andere Sachen, aber da ist einfach sehr bedrückend, ne? Also ich kann ja verstehen, dass man dann auch irgendwann Heißhunger drauf hat, aber wenn man 3 Jahre die Erfahrung gemacht hat, wenn man das isst, geht es einem so schlecht danach. Ich glaube, dann würde ich mich sehr am Riemen reißen und wirklich auf all die Sachen verzichten und nur noch das essen, was mir bekommt. Ja, also im Internet steht auch, dass man eine Alternative hat, so, also eine andere Behandlung. Hm. Aber dafür müsste ich nach Belgien, weil da ist es einfach ja, ambulant gemacht. Mhm. Man das Ganze bewältigen kann. Aber die Krankenkasse in Deutschland fördert das Ganze nicht. Ach so, da könnte man das sogar heilen quasi? Ja, also es wäre eine Alternative, ob das jetzt funktioniert, ist eine andere. Weiß man nicht. Ja. Wenn du dich strikt dran hältst, bist du denn dann fit und relativ normal? Ich hab's ja auch durchgezogen, aber zeigt kaum Wirkung. Ehrlich nicht, es zeigt kaum Wirkung. Ach, das zeigt auch keine Wirkung, wenn du auf die Sachen verzichtest? Ja, ne, also der Code ist einfach nach wie vor total schleimig. Mhm. Du bist 26 Jahre alt. 26, genau. Kannst du mit dieser Erkrankung berufstätig sein oder Student sein? Ja, ich arbeite vom Telefon aus und auch von zu Hause aus. Ja. Und das klappt eigentlich. Also ich habe halt ein gutes finanzielles Einkommen. Ja. Das reicht für mich vollkommen aus. Das heißt, du könntest aber nicht irgendwie draußen arbeiten gehen. Ich traue mich ja, ich weiß nicht, ist auch eine Sache vom Kopf her. Ich traue mich auch kaum rauszugehen. Mhm. Das heißt, du lebst auch relativ isoliert und einsam? Ja, genau. Wie viele Freunde hast also, du? Also ich wohne in einer WG, ich teile mir mit einem ehemaligen Kommilitonen teile ich mir noch die Wohnung. Mhm. Ja. Gut, dann ist so ein bisschen Leben in der Wohnung. Na, ist halt ein sozialer Kontakt, den ich jeden Tag sehe, ne? Der ist ja, genau. Hast du eine Freundin? Nein. Wahrscheinlich wegen dieser Erkrankung. Oder? Ja, man trifft halt wenig Leute. Mhm, mhm. Hast du denn das Gefühl, ich meine, du hast wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass du auch gegoogelt hast, bis zum geht nicht mehr. Hast du es? Ja. Hast du es? Ich bin auch, die meisten davon PC, ich spiele auch sehr viel. Also. Ja, nein, ich meine, der Hintergrund meiner Frage ist, hast du das Gefühl, dass du wirklich rundum aufgeklärt bist über das, was du da hast und dass du genügend Informationen hast? Ja, ich traue nicht vielen Sachen über den Weg. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der sofort das glaubt, was im Internet steht, weil natürlich jeder nicht, kann da ja, reinschreiben. Und, ja gut, aber es gibt ja schon mal so seriöse Quellen, wo man dann schon mal hinklicken kann und da sind dann irgendwelche Ärzte oder Professoren, die was dazu schreiben und was ist der Grund deines Anrufes? Hallo? Hallo? Karl? Nun ist Karl weg. Hallo? Na, das ist aber sonderbar. Also, wir machen das mal so. Irgendwie ist er verschwunden. Ja, jetzt ist die Leitung tot. Er hat das jetzt beschrieben, was er hat. Vielleicht habt ihr ja irgendeine Idee, wo man ihn hinschicken könnte oder was für eine Information für ihn gut wäre. Mailt uns das doch bitte. Vielleicht war das auch der Grund seines Anrufes hier, weil wir können ihm natürlich direkt hier nicht helfen, aber ihr könnt sehr oft sehr gut und ganz toll helfen. Es gibt so viele tolle Hinweise ab und an zu komplizierten Erkrankungen vom Publikum, von euch. Also in diesem Fall frage ich euch auch. Ah, der Karl ist wieder da. Hallo Karl. Hallo Karl. Da warst du gerade weg. Ich hatte gerade schon eine Rede hier an meinem Publikum, dass die haben dich ja jetzt gehört mit deiner Krankheit. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, eine Information, irgendwie einen guten Rat. Ja, der möge auf jeden Fall mal was. Genau, der möge uns bitte mailen unter domian@wdr.de und das reichen wir gerne, sehr gerne an dich weiter. Ja, und wenn auch jemand, falls jemand noch eine Idee hätte für einen Spezialisten im Raum NRW. Genau, sowas, ganz genau. Du wohnst in NRW. Ja, ich wohne in Oberhausen, genau. Ah, sehr gut. Ruhrgebiet, da sind auch sehr viele Ärzte und vielleicht können wir dir da ein bisschen weiterhelfen, weil gerade bei so eher komplizierten Sachen muss man wirklich suchen und man muss fragen und irgendwie Recherche machen und so weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dir ein bisschen helfen könnten, Karl. Ja, das wäre sehr nett von euch. Ja. Also wir haben hier deine Telefonnummer. Sobald sich hier was ansammelt, und ich bin sicher, es wird was sich ansammeln, werden wir uns mit dir in Verbindung setzen, okay? Okay. Viel Glück. Alles Gute wünsche ich. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.45 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema für Mittwoch sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Ich gestehe. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die etwas sehr Gewichtiges schon ihr Leben lang mit sich herumgetragen und noch nie darüber geredet haben. Und vielleicht habt ihr Lust oder das Bedürfnis, am Mittwoch hier bei uns darüber zu reden. Das kann eine Untreue sein, es kann ein Verbrechen sein, es kann eine Lüge sein, es kann ein Verrat sein, es kann eine Intrige sein, in die ihr verwickelt wart oder die ihr vielleicht sogar gesponnen habt. Es kann aber vielleicht auch eine ganz heimliche große Liebe sein, die ihr immer in eurem Herzen mit euch herumgetragen habt und noch nie ausgesprochen habt. Also Ich gestehe heißt das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt gerne, wie immer, euch per Mail anmelden unter domian@wdr.de oder Mittwoch, wie immer, ab 0 Uhr anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. Ich gestehe heißt das Thema. Heute freie Themennacht. Wir machen weiter mit Patrick. Und Patrick ist 36. Guten Morgen. Hallo Patrick. Hallo Morgen, Domian. Ja, hallo Patrick. Und was geht's bei dir? Ja, es geht darum, ich habe eigentlich Beziehungsprobleme, aber ich führe das zurück, weil ich damals schlechte Erfahrungen gemacht habe mit meinem Stiefvater. Mhm. Also den habe ich 2 Wochen kennengelernt, also da war schon mein Stiefvater in der Hinsicht. Ja, der hat mich misshandelt, geschlagen. Wie alt warst du da? 8, also zwischen 6 und 8 Jahren hat es angefangen, so richtig, ja. Wie war das, du hast ihn 2 Wochen kennengelernt? Verstehe ja, meine Mutter kam mit einem neuen Mann nach Hause. Mhm. So, und ja, der hatte halt mehr Geld wie der andere. Der andere war so mittelständiger, der andere war wohlständiger. Mhm. Achso, und nach 2 Wochen ging es dann schon los? Ja, nach 2 Wochen schon, mhm. Ja genau. Nikolaus zum Beispiel. Was hat er genau gemacht? Beschreib's mal. Ja, also ich hab, also Magida freut sich auf Nikolaus, ganz normal. Mhm. Mit offenen Augen im Bett gelegen, hab auf meinen He-Man, sag ich mal so, gewartet. Ja, ist er reingekommen, hat mich gesehen, dass ich mit offenen Augen im Bett gelegen habe. Und dann habe ich schon meine erste Tragprügel bekommen. Mhm. Und meine Mutter hat zugesehen. Also ich kannte den Mann erst 2 Wochen, ja. Mhm. Und ja. Das ging dann die Jahre durch, dass der sehr oft dich verprügelt hat. Ja, bis 16 so im Endeffekt, ja. Bis 16? Ja. Was waren so die Anlässe, weswegen er dich verprügelt hat? Weiß ich nicht. Also die Familie, die er hatte, war total konservativ. Zum Beispiel bei den Tanten immer Stütze nicht den Ellbogen, das ist grob und ungezogen. Mhm. Und ich musste immer Einsen schreiben. Mhm. Und wenn ich natürlich nicht geschafft. Wenn du es nicht geschafft aber, hast, du wie? Nein, ich habe es versucht, aber. Ja. Wie hat er dich denn geschlagen? Ja, also wie man Erwachsenen normalerweise schlägt. Also man hat das schon gemerkt vom Körper, wenn man klein ist und schlägt auf einen kleinen Körper richtig drauf, mhm. Knackt. Also mit, also mit der Hand, mit der Faust. Faust. Auch ins Gesicht? Ja. Ja, wo er gerade getroffen hat. Ne? Und das hat immer deine Mutter gesehen? Nicht immer, aber die wusste es. Die wusste es und die hat nie was unternommen? Nee. Nein. Gab es noch andere Geschwister? Ja, ich habe jetzt eine Schwester, aber die ist von einem neuen Mann. Aber da gab er was Einzelkind. Ja. Ja. So, das war jetzt der Ausflug, so ein kleiner Ausflug in deine Vergangenheit. Und du sagtest gerade am Anfang, du hast irgendwie Beziehungsprobleme. Ja, weil ich mit irgendwie Frauen nicht klarkomme. Die fühlen sich alle irgendwie total vernachlässigt. Obwohl ich also meine Freundin nicht schlage oder sonst irgendetwas mache, missverstanden. Ich weiß es nicht. Ich denke, vielleicht hat es eine mit dem anderen zu tun. Mhm. Die sagen alle, ich wäre gefühlskalt und könnte keine Liebe zeigen. Und vielleicht kenne ich es ja auch gar nicht. Das kann ja auch sein. Ich kenne nur Geld. Weil ich habe alles bekommen. Ach so, also materiell ist es dir gut gegangen damals? Super, ich hatte 3 Fernseher, das größte Zimmer von allen. Mhm. So meine besten Freunde haben mir gesteckt, dass sie früher mit mir rum, also quasi abhängen sollten, weil der Junge hat Geld. Mhm. Hast du heute, so hast du heute auch noch genug Geld? Wenn ich will schon. Was machst du beruflich? Aber ich mache momentan 4 so. Ah, ja. Aber und dann hast nein, du... Nein. Nein, aber ich komme damit klar, weil ich brauche, ich kenne die Phase, wenn man viel Geld hat und wenig Geld. Nochmal zu der Vergangenheit. Wie hast du denn damals darauf reagiert, auf diese schlimme Zeit mit deinem Stiefvater? Wie hast du dich verhalten? Was hast du gemacht? Ja, eine Zeit lang konnte ich mich ja nicht wehren. Mhm. So, und dann wurde ich auch zum Außenseiter, weil ich musste mir mal Klamotten holen. Von Höfel zum Beispiel, sag ich mal. Und früher waren Jeanshosen modern, da trägt man keine Buntfaltenhosen mehr. Mhm. So, deswegen wurde es gehänselt oder sonst irgendetwas. Aber wenn ihr so viel Geld hattet, wundert es mich, dass der euch dann nicht, oder dass du nicht auch schicke Sachen hattest. Nein, Höfel ist ein teurer Laden, aber ich wollte lieber eine Jeanshose haben von C&A für 20 Euro. Ach so. Wie für 90 Euro Hose, Buntfalte, ja. Mit Krawatte. Ja, ich war, also, Idiot. Hast du denn... Ich hab mich zum Idioten gemacht. Mhm. Hast du irgendwas Besonderes mal gemacht? Bist du mal abgehauen oder hast du sonst irgendwas gemacht? Ja, abgehauen bin ich auch oft zu meinem Opa. Und sonst nichts? Ich weiß es nicht. Also ich habe den Mann auf jeden Fall nicht terrorisiert oder sonst irgendetwas. Mhm. Aber der hat mich irgendwie später gehasst. So, und dann hat er sich irgendwann aufgehangen. Der hat sich aufgehangen? Da war der ganze Albtraum vorbei. Ja, da hat sich aufgehangen. Wie alt warst du da, als der sich aufgehängt hat? Ja, 15, so in den Dreh. Ach so, und dadurch hörte dann das Martyrium für dich auch auf mit 16, als er dann tot war. Mhm. Da gab es nur noch mehr Geld. Mhm. Hast du heute Kontakt zu deiner Mutter noch? Doch, habe ich schon. Aber die hat sich entschuldigt bei mir und so dafür, aber kommt nicht auf einen Nenner mehr. Mhm. Ich weiß nicht. Ich nehme das noch nicht mal übel. Hattest du denn... Gar nicht. Mhm. Hattest du denn in diesen letzten Jahren, du bist jetzt 36, hattest du mal eine Beziehung zu einer Frau, die eigentlich gut gelaufen ist? Mhm. Also... Ehrlich gesagt nicht. Also jetzt, seit 2,5 Jahren schon, vorher nicht. Mhm. Absolut nicht. Ich habe mich voll verrannt. Aber in den letzten 2,5 Jahren schon, sagst du? Ja, ich habe meine beste Freundin, ist jetzt meine Frau. Ja, aber dann ist doch alles gut. Wo ist das Problem? Ja, sie fühlt sich manchmal halt, also ich weiß nicht, auf manchen Sachen bin ich vielleicht ein bisschen komisch. Da reagiere ich auch vielleicht anders, da will sie mehr Liebe, mehr Zuneigung, ich schlag meine Frau nicht, gar nichts. Mhm. So. Missverstanden fühle ich mich einfach. Ich weiß nicht. Du wirkst auch eigentlich unglücklich. Nee, das ist ja gar das Problem an der ganzen Sache. Eigentlich bin ich total glücklich. Nur wenn meine Frau sich nicht glücklich fühlt neben mir, dann weiß ich nicht wieso. Mhm. Ich sehe es einfach nicht ein. Ich finde den Grund nicht bei ihr. Dann muss und sie kann dir das dann auch nicht so erklären, dass du es für dich nachvollziehen kannst. Nee, dann gibt das Krach. Dann gibt's Krach. Mhm. Ja. Und die sagt, ey, das hat was damit zu tun, weil du gestört aufgewachsen bist. Ja, aber ich schlag deswegen auch mal, viele sagen, wenn man früher eingeschlagen hat, dann gib mal das weiter. Ich gebe nichts weiter, ich schlag die nicht. Das glaube ich dir. Ich liebe die Frau, Dennoch kann es natürlich sein, dass wenn man so eine schlimme Zeit erlebt hat, dass man so emotional irgendwie gelähmt ist oder ein bisschen verformt ist durch diese schlimme Zeit, die du mitgemacht hast. Du bist schon voll der sensible Typ. Ich heul sogar bei Lassie. Ja. Nee, jetzt mal ehrlich. Ja, ja, ich glaub, wirklich so. Nein, aber ich versuch's und es kommt irgendwo nie an. Ich verstehe das nicht. Warst du damals, als dieser Mann dann tot war, richtig froh? Ja. Ja. Ich habe gebetet jeden Abend. Also meine Mutter hat mir immer beten beigebracht. Abends immer beten. Ja. Und ich habe gebetet, dass weil er also quasi im Außenhandel tätig war, immer unterwegs. Dass er mit dem Auto irgendwo gegen einen Baum fährt. Wo hat er sich denn aufgehängt? Im Keller neben mir. Im Keller neben dir? Ja, ich hatte unten so eine Kellerwohnung. Ja. Und neben mir, also quasi der Nebenraum. Das heißt, du hast das gesehen auch, dass der sich aufgehängt hat? Ja, ich hatte ihn gesehen, wo er gehangen hat. Ach, du hast ihn gefunden sogar? Ja, die Polizei hat ja gesagt, welche Kellertüre. Und dann habe ich gesagt, die, und dann war es die nicht. Aber jetzt habe ich mit Absicht gemacht. Ich habe den Mann gehasst wie die Pest. Und dann wurde irgendwann die andere Tür aufgemacht und hast du es gesehen? Ja, und dann war er da, ja, genau. Ja. Das ist ja nur ein schlimmer Anblick, stelle ich mir vor, wenn man einen erhängten Menschen sieht. Nee, bei dir? Kein bisschen. Für mich war das eine totale Erlösung. Mhm. Weil ich konnte endlich mal wie andere Leute auch durch den Wald hüpfen, ohne dreckig, wenn ich dreckig war, nach Hause kommen, ohne dass ich Prügel gezogen habe. Mhm. Weißt du, warum der das gemacht hat damals? Ja, aber der hatte Verlustängste. Meine Mutter hat einen Kurschatten gehabt. Mhm. Mhm. So, und ich bin abgehauen in der Kur zum ihrem Chef. Mhm. So, ja. Ja, verstehe. Und das war's dann. Patrick, also ich kann mir das schon vorstellen, dass es da wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen deinem Verhalten, was du wirklich nicht böse meinst, das hast du ja gerade auch erklärt, aber dass das irgendwie so falsch ankommt. Ich möchte da sehr gerne, weil das ist wirklich jetzt ein Fall für einen Psychologen, da möchte ich gerne meine Psychologin hinzuziehen. Bist du damit einverstanden? Ja. Ja? Okay. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich, das heißt die Psychologin ruft dich gleich nochmal an. Da gibt es bestimmt Mittel und Wege, wie du da rausfindest, wie man dir helfen kann. Alles klar. Ja? Super, danke schön. Lieber Patrick, ja, schönen Abend. Du legst auf, wir melden uns gleich. Okay, tschüss, ciao. Und hier ist Benjamin. Benjamin ist 29. Guten Morgen, Benjamin. Ja, schönen guten Abend, Domian. Ja. Guten Morgen, Herr. Hallo, ja. Benjamin. Und was geht's bei dir? Ja, ich komme gerade aus dem Urlaub sozusagen, aus Bangkok. Wie schön. Ja, schön, ja. Schön war es eigentlich nicht ganz so. Oh. Ich hatte ein kleines Hangover, würde ich mal sagen. Was hast du denn Hangover? Ich habe meine Geldbörse und meinen Ausweis in Bangkok verloren. Oh je. Nach 3 Tagen. Ausweis und Geld, das ist das Schlimmste überhaupt, was einem passieren kann. Genau, das ist das Schlimmste überhaupt, was einem passieren kann. Geklaut oder verloren? Ich kann es nicht genau sagen. Also eins von beiden. Wie viel Geld hattest du bei dir? Um die 600 Euro. Ja, und irgendwie auch eine Kreditkarte oder sowas? Ja, EC-Karte. EC-Karte, okay. Mhm. So, und dann? Ja. Was macht man dann in Bangkok, wenn man... Ja, dann habe ich mich zum Schnurren hingesetzt. Ach du warst Bettler in Bangkok? Genau. Ich war auch in der thailändischen Zeitung deswegen. Du hast dich auf die Straße gesetzt und hast angefangen zu betteln? Genau. Dein Gepäck aber hattest du noch, deine Sachen? Ja, ich hatte Unterkünfte kostenlos dann bekommen. Von wem? Von den Thailändern, die mich dann bei Facebook gesehen haben, weil die haben Fotos von mir gemacht beim Battle. Mhm. Das haben die dann bei Facebook gepostet und das wurde über 500.000 Mal geteilt in Thailand. Mhm. Wurde mir erzählt, ja. Und dann, ja, dann war ich da halt jeden Tag am Battlen und ja. Aber wenn das so groß geteilt war, warst du ja eine kleine Berühmtheit. Ich war richtig berühmt. Also ich habe dann auch noch eine Freundin gehabt, kennengelernt. Aber das muss doch bedeutet haben, dass die wahrscheinlich dich doch unterstützt haben und du dann dein Geld bekommst. Ja, ich kam eines Tages aus dem Hotel raus und... Im Hotel konntest du wohnen? Ja, im Hotel konnte ich kostenlos wohnen. Das war... Auch aufgrund dieser Facebook-Aktion? Genau, aufgrund dieser Facebook-Aktion. Das ist ja völlig schrill. War das ein gutes Hotel? Ja, es war ganz in der Es war okay. War angemessen, ne? Ja. War ganz gut. Dann kam ich raus und dann gleich Kamera und dann musste ich ein Interview geben. Aber aufgrund der Berühmtheit hast du dann doch auch sicher schnell deine Papiere irgendwie gekriegt von der deutschen Botschaft oder wie das denn geht? Ja, das war alles ein bisschen schwieriger, wie gedacht. Das hat sich dann alles ein bisschen gezogen. Ich hatte zwar immer gut Geld einstecken durch die Bettelei, weil ich hatte auch noch eine kleine Behinderung, die mich sozusagen noch ein bisschen mehr Geld eingebracht hat. Eine kleine Behinderung? Welche Behinderung ist das? Ich habe ein dickes Bein auf der rechten Seite. Das ja, hast du immer oder war das da nur dick? Das schon immer, habe ich schon seit Leben lang. Achso, und das kann man so sehen, das ist sichtbar. Ja, das kann man so sehen, ja. Ja. Und wie lange hat sich die ganze Aktion dann hingezogen? Das hat sich dann 4 Wochen hingezogen. So lange? Dann wurde die deutsche Hilfsorganisation auf mich aufmerksam. Mhm. Die wollten mir ein Ticket besorgen, dann wollten die 500 Euro von mir haben, die hatte ich aber nicht. Mhm. Ja, und dann bin ich, weil ich kaum noch rumlaufen konnte in Bangkok, weil mich jeder kannte und Polizei und so, Betteln ist ja auch verboten in Thailand. Mhm. Da habe ich mich nach Pattaya abgesetzt. Mhm. Ja, und da wurde ich dann nach 2 Tagen verhaftet. Ach du lieber Gott, die Geschichte geht noch. Ich dachte, die würde jetzt schnell Ende nehmen. Du? In Pattaya wurde ich dann verhaftet und bin dann in Abschiebehaft gelandet. Für wie lange? Für 2 Wochen. Ach du lieber Gott, wie lange, wie war es in der Haft? Wie waren die Bedingungen? Wir waren 60 Mann auf Zelle und... 60 ja, Mann auf einer Zelle? 60 Mann auf einer Zelle, 50 Vietnamesen, ein paar Mexikaner, ein Deutscher, ein Österreicher. Ach du, war es sehr dreckig? Nee, es war sehr sauber. Ja, wenigstens das. Ich glaube, du bist sehr glücklich, dass du wieder in Deutschland bist. Ich bin sehr glücklich, wieder in Deutschland zu sein, ja. Und ich glaube, demnächst passt du sehr auf deine Sachen auf. Eins will ich noch sagen, man sollte nicht glauben, was in der Zeitung steht, weil ich bin viel im Internet, das sollte man nicht glauben, was da steht. Die spinnen alle. Ja, gut, Benjamin. Wir sind froh, dass du wieder hier bist und alles Gute. Ja, tschüss. Ciao. Das war's für heute in der Technik. Volker Thake. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio, das Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.